C2a Gespräch 1. Herr Schäfer, ich verstehe Sie richtig, dass Sie schon seit längerem über Luftnot klagen. Also Luftnot? Schwierigkeiten bei der Atmung. Ja, wenn ich die Treppe zu unserer Wohnung hochgehe, muss ich in letzter Zeit mal stehen bleiben und erst mal durchschnaufen, bevor ich weitergehen kann. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ja, aber das ist doch kein Asthma, wenn man mal stehen bleiben muss. Zumindest nicht so, wie Sie es beschreiben. Und dass Ihre Beine so geschwollen sind... Das wundert mich ja auch. Ich dachte, das wäre eine Allergie. Da habe ich die Beine eingerieben. Aber es wurde überhaupt nicht besser. Sie nehmen ja eine ganz schöne Menge an Medikamenten ein. Ja, da ist in der letzten Zeit einiges dazugekommen. Wieso? Nach dem Tod meiner Frau, da ging es mir gar nicht gut. Und da konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Und es ging mit mir nur noch bergab. Sie konnten den Tod Ihrer Frau ganz schlecht überwinden? Ja, genau. Und seit ich die Tabletten bekomme, geht es schon besser.